1. Ulster Funfter Engel sein Posaun Bleis, so ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war und dem der Schlüssel zum Schacht des Abgrunds übergeben word. 2. Offnit den Abgrund, woraufhin Dichter Rauch Jaus einem riesigen Schmelzofen aufstieg, der die Sun und die gesamte Atmosphäre werfenstert. 3. Aus diesem Rauch kamen Huschrecken Havea, die sich über die Erde verteilten und ein Markt erhielten, die der Giftkraft von Scorpion in entsprach. 4. Guess word ihnen jedoch untersagt, die Vegetation oder die Baum zu beschädigen, stat dessen sollten sie ausschließlich gene Menschen treffen, die das Siegel Gottes nicht auf ihre Stern trugen. 5. Dabei erhielten sie nicht die Erlaubnis, dies Menschen zu toten, sondern sollten ihnen 5 Monate lang qualen zu fugen, die so schmerzhaft wie ein Skorpion stick sind. 6. In jener Zeit wer den die Menschen verzweifelt nach dem Tod suchen, in jedoch nicht finden, die das Sterben vor ihnen fliehen word, obwohl sie danach verlingen. 7. Die Gestalt dieser Huschrecken Arnolti Ferden, die für den Krieg gerüstet sind, wobei sie auf ihren Kopfen goldanlich Kranz trugen und ihr Gesichter menschlich wirkten. 8. Haglich dem von Frauen, waren ihr Zahn so kraftig und furchteinflossend wie die von Lohen waren. 9. Sie besassen Panzer, die Jaus eisengefertigt schienen, und das Geräusch ihrer Flügel erinnerten das Tosen vieler Streitwagen. Die in die Schlacht ziehen. 10. Zudem hatten sie Schwanz mit Stacheln wie Skorpion, in denen ihr Kraft lag, den Menschen über einen Zeitraum von 5 Monaten Schäden zu zufügen. 11. Als ihren König erkannten sie den Engel des Abgrunden, dessen Name auf Hebräische Baden und auf Griechische Apollyon lautet. 12. Damit war das erste Wehe vorüber, doch ist Folgen unmittelbar danach noch zwei weitere schreckliche Reines. 13. Als der sechste Engel sein Posaun erschallen ließ, vernahm ich ein Stimm, die von den via Ecken des goldenen Alters ausging, der sich vor Gott befindet. 14. Die Stimm befahl dem sechsten Engel, die via Engel zu befreien, die im großen Strom Euphrat gefesselt waren. 15. Daraufhin wurden die via Engel losgebunden, die Genor für die stunned, die Sentag, die Senmoneten Diocese Jar bereit geholten werden waren, ein Drittel der Menschheit zu toten. 16. Die Zahl der Beriten in Truppen, die ICH Hort, war unvorstellbar gross und belief sich auf 200 Millionen Soldaten. 17. In meiner Vision so ICH die Förder und ihr Reiter, die Panzer in den Farben von Führer, Hyacinth und Schweffel trugen, waren die Förderkopfe y Lohenkopf Osserhen, aus deren Molen Führer, Rauch und Schweffel drängen. 18. Durch dies drie Plagen, das Führer, den Rauch und den Schweffel, word schließlich ein Drittel der gesamten Menschheit getotet. 19. Dies historisch Kraft der Förder lag sowohl in ihren Molen als auch in ihren Schwanzen, die Schlangen mit Kopfen glichen und dazu dienten, Unheil und Zurichten. 20. Die Übrigen Menschen, die dies Plagen überlebten, zeten denet kein Ruhe über handeln und weigerten sich, den Diensten Dämonen Soe und Gottsen aus Gold, Silber, Erz, Stein und Holz aufzugeben, die weder sehen noch horen noch gehen konnen. 21. Ibenso wenig beruhten sie ihr Mord, ihr Zauberei, ihr sexuell unmoral oder ihr Diebstahli, sondern hielten an ihrem sündhaften Lebenswandel fest.